bringt mir Beat. Ich schreib Text, liefer dir dieses Brett. Und du chillst mit deiner Junkie, du bist wieder nur Pep, yo. Ich hab es hinter mir, bevor man noch behindert wird. Der Scheiß fickt deinen Kopf und er wird auch nichts mehr lindern hier. Mach lieber Mucke, will euch etwas hinterlassen. Ein Teil von mir selbst. Ich will Großes hier erschaffen, ey. So ist der Plan und der geht langsam wirklich auf. Deswegen feier ich mich selbst und bin überglücklich drauf. Weil ich übermütlich drauf bin, ich übel's gut zu laufen. Überschätze mich nicht selber, weil es übel ist und auch. Gib ich Respekt an die Leute, an die Menschen, die es wirklich wert sind, um dir es lohnt auch zu kämpfen. Wem ich meine, ja bestimmt ist nicht alleine. Meine Fan, meine Haut, ich bin da, wenn ihr auch leidet. Ich bin da, wenn ihr auch streitet. Ich bin da, wenn ihr euch liebt. Lasse nichts auf euch kommen, vorher zieh ich in den Krieg. Wir werden wachsen bis in die Unendlichkeit. Weil nichts auf der Welt für unendlich bleibt. Unendlichkeit, unendlich sein. Low budget, das Verlacht der Menschlichkeit. Wir werden wachsen bis in die Unendlichkeit. Weil nichts auf der Welt für unendlich bleibt. Unendlichkeit. Unendlich sein, low budget, das Verlacht der Menschlichkeit. Menschlichkeit, Menschlichkeit, Menschlichkeit, Menschlichkeit. Wer schreibt bessere Texte? Wer kann besser rappen? Gegen meinen Style hilft dir keine Kevlar-Weste. Einfach aus dem Grund, weil meine Vergleiche besser treffen. Und dann am Ende so tief wie Messer stecken. Und ich such den Takt, doch tapp stetig im Dunkeln. Ich komme on point, als hätte ich den fetischen Punkt im Untergrund. Mein Herz ist dafür täglich am Pumpen. Deswegen sind Autotune-Rapper für mich nur eklige Kunden, die ihre Stimme verstellen, weil sie unbedingt singen wollen. Doch in meiner Gegenwart ist das nicht unbedingt sinnvoll. Erst recht nicht, dann auch von Leistung zu reden. Denn das gleicht in etwa den Freitum zu gehen. Denn ich töte Rack-MCs in 0,nix. Diese Szene ist nur Hure, ich misshandle die Bitch. Und ihr fragt mich, ob sich der Untergrund lohnt. Was seid ihr anderes von einem Hund gewohnt? Wir werden wachsen bis in die Unendlichkeit. Weil nichts auf der Welt für unendlich bleibt. Unendlichkeit, unendlich sein. Low budget, das Verlacht der Menschlichkeit. Wir werden wachsen bis in die Unendlichkeit. Weil nichts auf der Welt für unendlich bleibt. Unendlichkeit, unendlich sein. Low budget, das Verlacht der Menschlichkeit. Menschlichkeit, Menschlichkeit, Menschlichkeit, Menschlichkeit. Das ist ein Leben zwischen Regen und Segen. Musik, unser Brot, will die Seele bewegen. Low budget, das heißt wenig ohne sehr viel machen. Hab mein Blick, Welt nach vorn, nimm die Krone, ist verbrannt. Das ist ein Leben zwischen Regen und Segen, Musik unser Tod will die Seele bewegen. Low budget, lass jetzt wenig Kohle, sehr viel machen, hab mein Blick straight nach vorn, nimm die Krone, ich werd wachsen, wachsen, wachsen, wachsen, wachsen, wachsen, wachsen. Wir werden wachsen bis in die Unendlichkeit, weil nichts auf der Welt für unendlich bleibt. Unendlichkeit, unendlich sein, low budget, das Verlacht der Menschlichkeit. Wir werden wachsen bis in die Unendlichkeit, weil nichts auf der Welt für unendlich bleibt. Unendlichkeit, unendlich sein, low budget, das Verlacht der Menschlichkeit. Menschlichkeit, Menschlichkeit.